Den Anfang macht NJ Schneider, aber auch Antonio Vivaldi. Denn nach einem Konzert aus dessen Feder komponierte NJ Schneider das folgende dreisätzige Konzert für zwei Trompeten, Cembalo und Streichorchester mit dem Titel Vivaldissimo. Es spielen Reinhold Friedrich und Hannes Leubin Piccolo-Trompeten. Martin Beiser-Rubio dirigiert die Münchner Symphoniker. Thank you. Thank you. Den beiden Trompetern Reinhold Friedrich und Hannes Leubin, die hier auch gerade zu hören waren, widmete N.J. Schneider dieses Konzert mit dem Titel Vivaldissimo. Und das verrät schon, dass als Vorlage eine Komposition von Antonio Vivaldi Pate stand. In unserem Mitschnitt vom April 2022 wurden die beiden begleitet von den Münchner Symphonikern, dirigiert von Martin Baeza-Rubio. Im Concerto Bavarese hier auf Bayern 2 haben wir jetzt Zeit für Metamorphosen für Orchester, komponiert von Ruth Zechlin. Christian Mandial dirigiert das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks bei einem Konzert im Mai 1997 im Herkulessaal der Münchner Residenz. Beifall im Mai 1997 im Herkulessaal der Münchner Residenz. Applaus für das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, dirigiert von Christian Mandial, nach den Metamorphosen für Orchester von Ruth Zechflin. Klangfarbenwechsel im heutigen Concerto Bavarese mit Orgelmusik von Minas Bourboudakis. Palimpsest für Orgel Solo, ein Auftragswerk, das Bourboudakis für die 61. IOM 2012, also die Internationale Orgelwoche Nürnberg, komponiert hatte, finanziert von der Ernst von Siemens Musikstiftung. Wir bringen den Mitschnitt der Uraufführung vom 5. Juli 2012, Louis-Noël Bastien de Camboulas an der Orgel der Nürnberger Frauenkirche. der Organist Louis Noël Bastien de Camboulas mit der Uraufführung einer Komposition von Minas Bourboudakis Palimpsest, komponiert für die 61. ION, die Internationale Orgelwoche Nürnberg 2012. Und wir hörten ihn an der Orgel der Nürnberger Frauenkirche. Johannes X. Schachtner ist unser nächster Komponist hier im Concerto Bavarese. Wir hören Aufstieg, Ballade für Bariton und Kammerensemble, nach Texten von Johanna Schwedes, der das Werk auch gewidmet ist. 4 Sätze, Prolog, Serenade, Besuch, Intermezzo und Epilog. All das jetzt mit dem Bariton Peter Schöne und dem Ensemble Zeitsprung, geleitet von Markus Elsner. Schwalben bestickt der Himmel, Himmel, Himmel, Himmel. Zwei Sonderschüsse, Sonderschüsse, Sonderschüsse, Sonderschüsse. Kommen die ins Gebüsch getretene, ins Gebüsch getretene, ins Gebüsch getretene Flaschenpost. Das aufgebrochene Siegel, der Schwermut, der... Käferscherben. Zittert, zittert, zittert in der Morgen, Morgen, Morgen Sonne. Wie ein, wie ein, wie ein. Steigt aus dem Gras ein Ton so, steigt aus dem, steigt aus dem, steigt aus dem Gras ein Ton so wunderbar. Ah, ich verstehe. Ihre Unwissenheit ist bedauerlich. Mein Leierkastenblick. Lass mich am Spitzen, lass mich am Spitzen. Das Kirchenspitzen schrumpfen zu blutigen Stümpfen. Und der Himmel, Himmel, Himmel, Himmel ausdaunen, faltet sich zur Taube. Reisigbünde, kugelt sich vor Lachen, brennt. Sind Flammen, Zünge zwischen Krähenfedern, Kaffeebechern, Feuerholz und den Heimlichtranken Ausflüglern. Der Wind hat sich in die Wipfel gesetzt und schweigt und lauert. Ich bleibe am Hang kleben wie ein nasses Tuch. Ich halte mich zusammen, kleinstmöglich, ein Kranichfrosch, ein Bauernhut, was passt am besten ins Dunkel, unter eine Tanne. Zimmer voll Käfer und Wild. Ein rotes ein Messer im Wald, auf den sich der Mond in zwei Teile schneidet und kleine Überhöhungen rocksam groß sind erlaubt auf Wegen wie diesen. Des Weiteren seid ihr alle allein unterwegs, ob ihr es wisst oder nicht, mit den eigenen kalten Händen in der Tasche. Großfüßiger Dickhäuter. So schlich ich mich zum Tee. Der Kiessaum am Weg aber brannte und züngelte mir um jeden Zeh. Meisen hielten den Garten in Schach und seine Käfer schluchten, legten die Pfade in den Mund, Chitinbrot Worte ganz Käferspelzen krochen über den Lippenpelz. Und zwar nicht ganz wohl mit gerunzelten Brauen und gelbzähnigem Lächeln vertriebst du die Meisen, die mir um die Zehen kitzelten, raunend. Rucketiku, rucketiku. Ich. Lass meine Stimme aufschlingen wie ein Messer. Thank you. Zwei Wolken geben den Mond preis wie ein gebrochenes Versprechen. Die Amseln schweigen lauter noch als ich. Ich vom Himmel hängt ein schwarzer Strang. Ich ziehe dran. Und lösch die Welt. Der Bariton Peter Schöne und das Ensemble Zeitsprung, geleitet von Markus Elsner, mit Aufstieg, der Ballade für Bariton und Kammerensemble, nach Texten von Johanna Schwedes, Musik von Johannes X. Schachtner. Aus Robert Maximilian Helmschrotts Metamorphosen hören wir den symphonischen Dialog für Orgel und Perkussion. Der Komponist selbst spielt die Orgel der Münchner Frauenkirche. Schlagzeug Hermann Gschwendtner. Thank you. Der symphonische Dialog für Orgel und Perkussion aus Metamorphose, Psalmenmeditation von Robert Maximilian Helmschrott, der in dieser Aufnahme vom Februar 1984 auch die Orgel der Münchner Frauenkirche spielte. Sein Partner am Schlagzeug war Hermann Gschwendtner. Von Nikolaus Richter de Vroux stammt das folgende Trio für Bassflöte, Trompete und Klavier. Wir bringen den Mitschnitt der Uraufführung vom 19. Februar 2015 in der Allerheiligen Hofkirche mit Henrik Wiese, Flöte, Aljoscha Ziro, Trompete und Lukas Maria Kuhn, Klavier.

Beifall am 19. Februar 2015 in der Allerheiligen Hofkirche nach der Uraufführung eines Trios von Nikolaus Richter de Vroux für Bassflöte, Trompete und Klavier. Es spielten Henrik Wiese, Aljoscha Ziro und Lukas Maria Cohen. Karl Maureen ist unser nächster Interpret. Er spielt die Orgel der St. Anna Kirche in Augsburg im März 1997 mit Vorübergang, dem Orgelmosaik in 10 Teilen von Erna Woll. Thank you. Vorübergang, Orgelmosaik von Erna Woll in 10 Teilen, gespielt von Karl Maureen. Wir brachten den Mitschnitt der Uraufführung vom März 1997, der in der St. Anna-Kirche Augsburg entstand.